Okay, let's see. We have a testimony right now from Georg. Wir haben jetzt erst ein Zeugnis von Georg. Schönen guten Abend. Good evening. Wir waren am Donnerstag im Altenheim. On Thursday we were in the nursing home. Und ja, ich wurde gebeten, kurz was dazu zu sagen, wie ich es erlebt habe. And I'd like to say a few words how it was. Wie ich die Ankündigung gehört habe und gehört habe, dass es in den Zoo gehen wird, dass wir in den Tiergarten gehen. And as I heard about the announcement that there would be an outreach bringing these old people to the zoo. Habe ich mir gedacht, ich liebe den Tiergarten, ich habe auch eine Jahreskarte, da gehe ich auf jeden Fall mit. And I thought to myself, well, I have a yearly pass to the zoo and I love the zoo and I thought I'll definitely go. Und die Zeit mit den alten Leuten, also vor allem mit der Frau, die einen Rollstuhl ich geschoben habe, die erst seit 10 Tagen dort im Altersheim ist. And the time I had there pushing especially this woman that has only been there in the nursing home for 10 days. Die dort noch keinen Anschluss hat, die noch recht zurückgezogen und einsam war am Anfang. Who doesn't have any relationships yet in the home and who is a bit reserved. Einfach mit ihr abzuhängen, sozusagen. Da mit ihr rumzufahren und die Tiere zu genießen und das zu tun, was ich gerne mache. And just to be with her and hang out with her and do what I like to do, be at the zoo. Hat nach kurzer Zeit schon ihr Herz geöffnet und wir hatten wirklich gute Zeit miteinander. And after a short time, she opened up and we had a really wonderful time together. Und gegen Schluss auch noch mit 2 anderen. Es war wirklich mit Freunden was machen, was mir Spaß macht. It was really great to just do something with friends, something that you like, something that gives you joy. So dass ich jetzt an dem Punkt bin, nächstes Mal, wenn es irgendwo anders hingehen sollte, wenn ich Zeit habe, auch wenn es nicht der Tiergarten ist, ich werde dabei sein. So that the next time that they have a field trip, even if it's not the zoo, I want to go along. Thank you. Oh, I should say something. Okay. Well, it's great to be back. Schön, wieder da zu sein. I was in America for 2 weeks. Ich war 2 Wochen in Amerika. And this morning when I was in the service. Und als ich heute Morgen im Gottesdienst war and then thinking about being here tonight, und darüber nachgedacht habe, heute Abend hier zu sein, I thought of this, the Psalm 84. Habe ich an Psalm 84 gedacht. How lovely is your dwelling place, O Lord of hosts. Wie schön ist es doch hier, Herr aller Herrscher. Yeah, your dwelling place. Dwelling place, dein Wohnort. Yeah. Even a sparrow has found her nest near your altar. Selbst die Spatzen haben ein Nest gefunden bei deinem Altar. And I would rather be a doorkeeper in your house than spend my days somewhere without you. Und ich würde lieber der Türwächter sein in deinem Haus als sonst wo zu sein. And it's just so wonderful to be in the house of God. Es ist einfach so toll im Haus Gottes sein zu dürfen. And to just experience the body of Christ. Und einfach die Gemeinschaft, die Leib Christi zu erfahren. Yeah, yeah. You are so awesome. Ihr seid einfach so toll. And I missed you a lot. Und ich habe euch so vermisst. Yeah, and so it's great to be back. Schön wieder da zu sein. That's it. Das war's. Okay, we got Alamonde moved this week. Wir haben Alamonde, that's a name. Alamonde, yeah, diese it's Woche. A person, yeah. Okay, das ist eine Person. And Alamonde closed down a sports center this week. Dieser Alamonde hat das Sportzentrum geschlossen diese Woche. And we got a bunch of stuff. It's all over the building. We just put it everywhere. It's hidden. You can't see it anymore. Und deswegen haben wir jetzt überall jetzt Zeug rumstehen, aber man kann es nicht mehr sehen. We had a really tough work week, and it's over. Es war eine ziemlich anstrengende Woche, aber jetzt ist es geschafft. And we survived. Und wir haben es überlebt. And yeah, we're here and the summer is halfway over. Und der Sommer ist auch schon halb vorbei. And some of the young guys what's that? It's not. It's just beginning. Ist erst der Anfang? Really? I thought it starts in June. Ich dachte, es fängt im Juni an. Not here. Okay. Nicht hier. There's a really if you're really hot, I know a really cool place to go. Es gibt einen coolen Platz, wo man hingehen könnte. in the cellar. Im Keller. And you can start to do some work for us. Some of the guys are interested. Ihr könnt anfangen mit uns zu arbeiten. Ein paar von Jungs sind interessiert. Die Wände sauber machen. With the little hammer drills. Mit dem Bohrer. And, so if you're interested, let me know. Wenn ihr interessiert seid, lasst mich wissen. Yasin and a couple other guys want to start working down there. Und Yasin und ein paar andere Jungs wollen unten arbeiten. So let me know if you're available. Also sagt Bescheid, wenn ihr Zeit habt. I'd like to get the cellar done by Christmas or at least by Easter. Ich würde den Keller gern bis Weihnachten oder spätestens bis zu Ostern fertig bekommen. It's an awesome place to hang out. Es wird einfach ein cooler Platz zum Abhängen. Okay, so how's your summer going so far? So, wie geht's euch im Sommer bisher? Okay, Father, bless these words, I pray. Vater, segne diese Worte. In Jesus' name. In Jesus' Namen. We're talking about prayer. Ich spreche über Gebet. Purity. Reinheit. And purpose. Und den Sinn. They are probably the three most powerful disciplines in our life. Das sind wahrscheinlich die drei wichtigsten Aspekte in unserem Leben. Prayer is not a religious exercise. Gebet ist keine religiöse Übung. I mean, it can be, but that's not what we're talking about. Das kann es zwar sein, aber darüber reden wir nicht. We're talking about a relationship with God. Wir reden über eine Beziehung mit Gott. We're talking about having time, some time in the day where you spend with God. Wir reden über eine Zeit, die man mit Gott verbringt. In the car. Im Auto. When you wake up. Wenn man aufwacht. We have to spend time with God. Wir müssen einfach Zeit mit Gott verbringen. I mean, Jesus said, I don't know you. Jesus sagte, ich kenne dich nicht. Depart from me, I don't know you. Weiche von mir, ich kenne dich nicht. He wants us to know him. Er will, dass wir ihn kennen. He wants us to talk to him. Er will, dass wir mit ihm sprechen. He wants us to ask him questions. Und er will, dass wir ihm Fragen stellen. He wants us to expect the answers. Und er will, dass wir ihm Antworten erwarten. Dass wir Antworten erwarten. He wants us to expect that he will answer. Er will, dass wir von ihm Antworten erwarten. If you abide in me and my word abides in you, ask anything. Wenn du in mein Wort vertraust und ich in dich, dann frag einfach alles. And God will do it. Und der Herr wird es tun. He wants us to see him moving. Er will, dass wir uns bewegen. He wants us to see it. Er will, dass wir es sehen. Blessed are the pure in heart. Gesegnet sind die reines Herzens sind. For they will see God. Denn sie werden Gott sehen. If we don't see God, wenn wir Gott nicht sehen, our Christianity is dead. Dann ist unser christlicher Glaube tot. Without holiness, ohne Heiligkeit, it says we will not see God. Werden wir Gott nicht sehen. Holiness and purity, the same thing. Heiligkeit und Reinheit sind das Gleiche. Purity begins in the heart. Die Reinheit fängt im Herz an. Matthew chapter 5, verse 8. In Matthäus 5, Vers 8. Blessed are the pure in heart, right? Gesegnet sind die, die reines Herzens sind. For they will see God. Denn sie werden Gott sehen. We will see God move in our life. Wir werden Gott in unserem Leben etwas bewegen sehen. And eventually we'll see him face to face. Und eines Tages werden wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. 1 John chapter 3. 1. Johannes Kapitel 3. Behold what manner of love the Father has given to us. Behold what kind of love God has given to us. Haltet zu der Liebe, die Gott uns gegeben hat. That we should be called his children. Dass wir seine Kinder genannt werden. And it does not yet appear what we shall be like. Und es ist noch nicht klar, wie wir mal erscheinen werden. But we know that when he comes, aber wir wissen, wenn er kommt, we will be like him. Werden wir so wie er sein. We will see him for who he is. Wir werden sehen, wer er wirklich ist. And he, anyone who has this hope, und jeder, der bloß so viel Hoffnung hat, purifies himself. Der reinigt sich selbst. It's the hope that purifies me. Es ist die Hoffnung, die mich von innen reinigt. Vision is the essence of prayer. Die Vision ist einfach das, was Gebet eigentlich ausmacht. What drives an Olympic athlete? Was treibt einen olympischen Athleten an? To get up every morning at 3:30. Dass sie jeden Morgen um 3:30 Uhr aufstehen. To go running. Und rennen gehen. When everyone else is sleeping. Wenn alle anderen schlafen. To be pumping weights. Dass sie Gewichte heben. To be practicing. Dass sie üben. Over and over and over immer and over. Und immer wieder. It's a vision. Das ist ihre Vision. It's a vision of being on the Olympic team. Das ist die Vision, im olympischen Team zu sein. Even if they don't get a medal, just to be there. Selbst wenn sie keine Medaille gewinnen, einfach nur Teil davon just zu sein. Just to be running next to the greatest runners of all time. Einfach nur mit den größten Läufern aller Zeiten in zu laufen. In the world or playing Welt. Soccer or some sport against the greatest. Oder Fußball oder einfach irgendeinen Sport gegen die besten. Even if you lose, just to be there. Selbst wenn du verlierst, einfach nur dabei zu sein. But how much more to win? Wie viel mehr kann man gewinnen? It's a vision that drives us. Das ist die Vision, die uns antreibt. We have to see the Lord. Ihr müsst den Herrn sehen. We have to meditate on his word. Und in seinem Wort Zeit verbringen. So that we can picture him returning. Dass wir ihn kommen sehen. Picture standing before him. Dass wir uns vorstellen, vor ihm zu stehen. Picture the day when you meet him. Stell dir vor, wenn du ihn treffen wirst. For the first time. Zum allerersten Mal. When he shakes your hand. Wenn er dir die Hand gibt. And he embraces you. Und er dich umarmt. And you feel the arms of Jesus around you. Und du die Arme von Jesus um dich herum spürst. Oh my. Und du denkst nur, I'm going to wow, explode right now. Ich werde explodieren. We should imagine these days. Wir sollen uns diese Tage vorstellen. This is what drives us. Das treibt uns an. The love of Christ constrains us. Die Liebe von Gott erhält uns. That's why we pray. Deshalb beten wir. That's why we draw near to him. Deshalb versuchen wir nah bei ihm zu sein. And if I begin to look at the clock, wenn ich auf die Uhr schaue and think, how much longer, und denke, wie lange noch, something's wrong. Dann ist was falsch. But if I look at the clock and think, how much more time do I have? Aber wenn ich auf die Uhr schaue und denke, wie lange habe ich noch? Something's right. Dann stimmt etwas. So prayer, purity. Also Gebet und Reinheit. Purity is not being sinless. Reinheit ist nicht sündlos zu sein. It's being honest. Es ist, dass man ehrlich ist. We will never be sinless. Wir werden niemals sündlos sein. If you try to be sinless, you'll be dishonest. Wenn du versuchst, sündlos zu sein, dann bist du unehrlich. You'll just push it inside. Dann schiebst du es alles nach innen. And you become a religious Pharisee. Und du wirst ein Pharisäer. And a hypocrite. Und ein Heuchler. Focus on honesty. Konzentrier dich auf die Ehrlichkeit. And you'll sin less. Und du wirst weniger sündigen. And by faith we cling to the sinlessness of Christ. Und durch Glauben hängen wir uns an die Sündlosigkeit von Christus. But today let's bring it into purpose. Aber heute wollen wir in den Sinn, den Zweck gehen. God has a purpose for every one of us. Gott hat einen Sinn für jeden von uns. Romans 8:28. Römer 8, 28. We know that God is working all things together. Wir wissen, dass Gott alle Dinge zusammenbringt. For the good. Für das Gute. For those who are called according to his purpose. Für alle die, die für seinen Plan gerufen wurden. It's not my purpose. Es ist nicht mein Plan. It's his. Es ist seiner. He has designed us for something. Er hat uns für einen bestimmten Zweck geschaffen. And that will be continued into eternity. Und das wird sich auch in der Ewigkeit fortsetzen. It's not just in time. Es ist nicht jetzt hier in der Zeit. It begins here. Es fängt hier an. Jesus had a purpose. Jesus hatte einen Sinn. It wasn't just the crucifixion. Es war nicht nur die Kreuzigung. It was to be the King of Kings and Lord of Lords. Es war, dass er der König der Könige ist und der Herr der Herren. It just began here. Es hat bloß hier angefangen. The cross was the doorway to the purpose of Christ. Das Kreuz war der Eingang für den Zweck von Jesus. To be our Lord and Savior forever and ever and ever. Unser Herr und Heiland zu sein für immer und ewig. Our High Priest. Unser Hohepriester. He was crucified once. Er wurde einmal gekreuzigt. Hebrews 10:10. In Hebräer 10 Vers 10. And never again. Und wird niemals wieder. He will never be crucified again. Er wird niemals mehr gekreuzigt werden. And God is calling us to things that we will never have to experience again. Und Gott ruft uns zu manchen Dingen, die wir niemals wieder erleben müssen. He's calling us to go into valleys. Er ruft uns, dass wir auch durch die Täler gehen. The shadow of death. Durch den Schatten des Todes. To learn to fear no evil. Dass wir keine Angst vor dem Bösen haben. Because he's with us. Weil er bei uns ist. His rod. Seinen Stecken. And his staff. Und seinen Stab. They comfort us. Die trösten uns. His all power. Seine Allmacht. His all knowingness. Seine Allwissenheit. Omniscience, omnipotence. Seine Allmacht, ja. Is with us. Sie ist mit uns. And he's teaching us. Und sie lehrt uns. He's preparing us. Bereitet uns vor. For his purpose. Für seinen Zweck. That begins here and then continues in all of eternity. Der hier anfängt und dann in Ewigkeit weitergeführt wird. So tonight I want to bring out one very simple principle. Heute Abend möchte ich einfach ein wichtiges Prinzip erklären. That I'd mentioned at the youth a few weeks ago. Das habe ich auch schon der Jugend erklärt vor ein paar Wochen. Our purpose. Unser Zweck. Let's say this. God wants to progressively reveal his purpose to us. Gott möchte uns seinen Plan für uns langsam aufdecken. He begins with little things. Er fängt mit den kleinen Dingen an. He calls us to himself. Er ruft uns zu sich. We get saved. Wir werden errettet. He was seeking us, we were not seeking him. Er hat uns gesucht und nicht wir ihn. He called us into his kingdom. Er ruft uns in sein Königreich. He gave us a gift. Er hat uns ein Geschenk gegeben. But the key to finding our purpose. Aber der Schlüssel, um unseren Zweck zu finden, is not to focus on the what. Ist nicht auf das, sich auf das Was zu konzentrieren. It's to focus on the how. Aber auf das Wie. How am I doing? Wie werde ich? What I am doing right now. Wie werde ich das tun, was ich gerade tue? God places a huge amount of emphasis on how we do something. Für Gott ist es sehr wichtig, wie wir etwas tun. He will reveal the what in his time. Er wird dann das Was zu der richtigen Zeit. Many times we're so focused on, well, what am I going to do? Well, what's my gift? Oft denken wir einfach nur, was werde ich machen? Was ist meine Gabe? What's going to happen? Was passiert als nächstes? Where am I going to live? Wo werde ich leben? What? What? Was? What? Was? We're so focused on the what. Wir schauen so sehr auf das Was. That we lose time and energy. Dass wir Zeit und Energie verlieren. When we should just focus on how we're doing. Wobei wir uns einfach nur darauf konzentrieren sollten, wie es uns geht. The Apostle Paul said, der Apostel Paulus sagte in Colossians chapter 3, in Kolosser 3, he said, if you're a slave, wenn du ein Sklave bist, then don't worry about it. Dann mach dir keine Sorgen. Could you imagine at that time when he visited the churches? Kannst du dir vorstellen, zu der Zeit, als er die Kirchen besuchte, die Gemeinden besuchte? Maybe 25 or 30 or 40 or 50% of the church were slaves. Vielleicht 25, 30, 40% der Mitglieder waren Sklaven. Real slaves. Richtige Sklaven. To real masters. Mit richtigen Herren. They didn't get paid, they were slaves. Die wurden nicht bezahlt, das they waren Sklaven. They were captured from a battle, from a war. Die wurden gefangen genommen im Kampf, they were im Krieg. Purchased. Die wurden gekauft. And now they were sitting next to, some of them were in the same church as their master. Und manche von ihnen waren in derselben Gemeinde wie ihre Herren. And it's like, hey, so what happens now? Und dann haben die gesagt, ja, was passiert jetzt? Do we get to go free? Werden wir jetzt freigelassen? And Paul says, stay in the situation you are. Und Paulus sagt, bleibt so wie ihr seid. It doesn't matter. Es macht nichts. And they would say, well, it's easy for you to say. Und die würden sagen, ja, du hast leicht reden. You're not a slave. Du bist ja kein Sklave. And he says, I am a slave. Und er sagte, ich bin ein Sklave. I'm a slave to Christ. Ich bin ein Sklave von Jesus. So I'm a slave to Christ. Ich bin ein Sklave von Christus. And if you become a slave to Christ, und wenn du ein Sklave Christi bekommen wirst, then we're even. Dann sind wir gleich. And he said this, serve your master as though he was Christ. Und er sagte, dient euren Herren, als ob sie Christus wären. It's not so important what you're doing. Es ist nicht so wichtig, was ihr tut. It's important how you're doing it. Sondern es ist wichtig, wie ihr es tut. Serve your master as though he was Christ. Dient euren Herren, als ob sie Christus wären. Even when he's not there. Selbst wenn sie nicht da sind. And serve him from the heart. Und dient ihm vom ganzen Herzen. Wow. Wow. Wow, that's a change. Das ist eine Veränderung. David is a shepherd. Ist ein Schäfer. It's probably hundreds of thousands of shepherds around that whole area in his time. Das sind wahrscheinlich noch ganz viele andere Schäfer in seinem Gebiet zu der Zeit. God is looking for a king. Gott schaut nach einem König. Where does he look? Wo sucht er? In a palace? Im Palast? He's looking anywhere. Er schaut überall. It could have been a baker. Es hätte auch ein Bäcker sein können. Could have been a carpenter. Oder ein Schreiner. Could have been an a plumber. Oder ein Installateur. It could have been an accountant. Hätte auch ein Bürofachmann gewesen. It could have been a general. It could have been anybody. Oder ein General oder einfach irgendjemand. But he was looking for someone who knew the how. Aber er schaute nach jemand, der wusste, wie man es macht. Wasn't focused on the what. Es ging ihm nicht um das Was. What am I going to do? Was werde ich machen? Look at me. I'm Schau mich an. Stuck with these sheep. Ich bin bei diesen blöden Schafen. But that was never David's attitude. Aber das war nie seine Einstellung. Never. David, niemals. David took that so serious. David hat es so ernst genommen. And he mastered the how. Und er hat das Wie gemeistert. What's your situation? Was ist deine Situation? God is watching your situation. Gott schaut sich auch deine Situation very an. Closely. Ganz nah. He's watching how we handle the how. Er schaut zu, wie wir das Wie handeln. Yeah. A woman is coming. Eine Frau kam, to give her offering. Um die Spende zu geben. And the Lord calls attention to her. Und der Herr schaut sich sie ganz genau an. And he says, look at this woman. Und er sagt, schaut euch diese Frau an. Do you see the rest of them? Siehst du die anderen? They're putting out of their surplus. Die geben alle von ihrem Überfluss. But she, aber sie, has given out of her need. Hat aus ihrer Bedürftigkeit gegeben. He noticed the how. Er hat das Wie beachtet. Paul said, I know how. Paulus sagt, ich weiß wie. To live with prosperity. Man mit Reichtum lebt. And I know how to live in poverty. Und ich weiß auch, wie man in Armut lebt. It's the how. Es geht um das Wie. When God looked for a king, als Gott nach einem König suchte, he could have picked a lot of other people. Hätte er viele andere Menschen erwählen können. But he was looking for someone. Aber er schaute nach einem, who had mastered the how. Der das Wie gemeistert hatte. When a bear came, als ein Bär kam, took one of the sheep, nahm er eins der Schafe stahl. David could have done something that every other shepherd would have done. Hätte David einfach das tun können, was alle anderen Schäfer getan hätten. Well, we had 100. Wir hatten 100. Now we've got 99. Jetzt haben wir 99. Hopefully he won't come back. Hoffentlich kommt der Bär nicht zurück. So let's just move the herd and bring them all to safety. Also werden wir einfach die Herde jetzt in Sicherheit bringen. While he's eating that one. Während der Bär dieses eine Schaf verschlingt. But that wasn't David. Aber so war David nicht. David was not content. David war nicht zufrieden. To just be mediocre. Einfach nur mittelmäßig zu sein. He took the situation. Er nahm die Situation. And he mastered the how. Und er meisterte das Wie. He went after the bear. Er ging dem Bär nach. He delivered the lamb out of his mouth. Er befreite das Lamm aus dem Mund. And he killed the bear. Und er brachte den Bär um. And then it happened with a lion. Und dasselbe passierte mit einem and Löwen. He did the same thing. Und er hat das Gleiche getan. And he killed the lion with his hands. Und er tötete den Löwen mit seinen Händen. Probably with the help of a rope. Vielleicht auch mit einem Seil. It used something, right? Muss ja manchmal irgendwas benutzen. God was looking for a king. Gott suchte einen König. He knew just where to look. Und er wusste, wo er suchen There musste. Is a shepherd boy on that mountain over there. Da ist ein Schäferjunge auf dem Berg da drüben. And he takes the how seriously. Der das Wie ernst nimmt. And God shows him to be the king. Und Gott zeigt ihm, wie man König sein Every kann. Single thing we do, God is watching us. Jedes einzelne, was wir tun, schaut Gott sich an. He's watching our relationships. Er sieht unsere Beziehungen. He's watching our relationship to our parents. Er sieht die Beziehung zu unseren Eltern. He's watching our relationship to our kids, to each other. Er sieht die Beziehung zu unseren Kindern und untereinander. We have to be accustomed to the fact that God sees everything we do. Wir sollten uns daran gewöhnen, dass Gott alles sieht, was wir tun. Hebrews chapter 4 verse 11. Hebräer 4 Vers 11. Everything lies naked before God. Everything. Alles liegt bloß vor dem Auge des Herrn. He sees everything we do. Er sieht alles, was wir tun. He sees our heart. Er sieht unser Herz. He's interested. Er ist interessiert. In what we're thinking. An unseren Gedanken. In Psalm 19. Im Psalm 19. Verse 14. Vers 14. Let the meditations and the thoughts of my heart. Lass die Meditation und Gedanken meines Herzens be pleasing to you. Angenehm sein für dich. Revelation chapter 3 verse 8. Offenbarung 13. 3. Verse Vers 8. 8. Jesus said. Sagt Jesus. You have little strength, but you've kept my word. Ihr habt wenig Kraft, aber ihr habt mein Wort gehalten. So I'm going to open a door for you. Also werde ich euch eine Tür aufmachen. I'm going to open a door for you that no one can shut. Ich werde die Tür öffnen und niemand wird sie schließen können. This is what we live for. Dafür leben wir. We live for an open door. Wir leben für die offene Tür. A door that only God can open for us. Eine Tür, die bloß Gott für uns öffnen kann. All of us, every single one of us are dependent on an open door from the Lord. Jeder einzelne von uns hängt von dieser offenen Tür vom Herrn ab. And God is waiting to see how we live. Und Gott wartet darauf zu sehen, wie wir leben. You have a little strength. Du hast ein bisschen Kraft, but you've kept my word. Aber ihr habt mein Wort gehalten. And his commandment is not difficult. Und sein Gebot ist nicht schwierig. It's believe. Es ist einfach nur Glauben. It's basically this. Freely receive, freely give. Es ist einfach nur frei zu empfangen und frei zu geben. Matthew chapter 10 verse 8. Matthäus 10 Vers 8. That's the essence of what we do. Das ist die Essenz von dem, was wir tun. Freely receive. Frei zu empfangen. And we freely give. Und frei zu geben. And he wants to open a door for us. Und er möchte die Tür öffnen für But uns. But he's watching what we do. Und er schaut zu, was wir tun. He's watching, for example, how we give. Er schaut zum Beispiel, wie wir geben. 1 Corinthians 9. 1. Korinther 9. God loves a cheerful giver. Gott liebt den großzügigen Geber. A cheerful giver. Den fröhlichen he's Geber. He's watching how we give. Er schaut, wie wir geben. I live for the open door. Ich lebe für die offene Türe. Liberia was one of the most incredible open doors. Liberia war eine der weit geöffneten Türen. Coming to Austria was an incredible open door for Mary and I. Und nach Österreich zu kommen war so eine offene Tür für Mary We und mich. We just slipped in through this crack. Wir sind da durch den Spalt reingerutscht. We've been here 26 years. Wir waren jetzt für 26 Jahre hier. God wants to open a door. Gott möchte eine Türe öffnen. for our life. Für unser Leben. It's something that will last into eternity as part of our inheritance. Und das wird bis in die Ewigkeit hineinreichen als Teil unseres Erbes. But he's watching how we do things. Aber er schaut, wie wir Dinge tun. I was reading through Chronicles a couple months ago in my quiet time. Ich habe neulich während meiner stillen Zeit die Chroniken gelesen. And I came across this verse. Und dann kam dieser eine Vers entgegen. You know, when David wanted to bring the Ark of God to Israel. Wisst ihr, als David die Bundeslade nach Israel bringen wollte? And then he did it wrong. Und er es dann falsch gemacht and then hatte. Uzzah died. Und dann starb jemand. Yeah, because he touched the ark. Weil er die Bundeslade angefasst hatte. And David was really angry at God for a while. Und David war wirklich sauer auf Gott für eine Zeit. He brought the ark and then someone dies. Wow, er bringt die Bundeslade zurück und dann stirbt jemand. But in 1 Chronicles 15 he thinks about it again. Aber in 1. Chronik 15, dann denkt er nochmal drüber nach. And he talks to the priests. Und er spricht mit den Priestern. And he says, you know what? You guys were supposed to carry the ark. Und er sagt, wisst ihr was? Ihr solltet eigentlich die Bundeslade tragen. And we got in trouble because we did not ask God how. Und wir sind in Schwierigkeiten geraten, weil wir nicht gefragt haben, wie. 1. Chronicles 15, 13. 1. Chronik 15, Vers 13. We failed to ask God. God, how? Wir haben versagt, Gott zu fragen, wie. We should have asked him how. Wir hätten ihn fragen sollen. But we didn't. Aber wir haben es nicht. God is very interested in the how. Gott liegt sehr viel an dem wie. He loves a cheerful giver. Er mag den fröhlichen Geber. I like any kind of giver. Ich mag jede Art von Geber. God likes cheerful givers. Aber Gott mag die fröhlichen Geber. I'll take anything. Put anything. You can have a bad day. Just anyway. Auch wenn ihr schlechten Tag habt, gebt einfach alles. God loves a cheerful giver. Gott mag den fröhlichen Geber. Now watch this. We got a lot of young people here tonight. Also wir haben sehr viele junge Leute hier heute Abend. And here's the myth. Und hier ist das Mysterium. Rätsel? Der Mythos. Yeah. When I start making money. Wenn ich anfange Geld zu verdienen. Then I'm going to start giving to God. Dann werde ich auch Gott geben. I just don't have anything. Aber ich habe bloß jetzt gerade nichts. So I can't give. Also kann ich auch nichts geben. So little bit. I mean, ich habe bloß so wenig. Yeah, I mean, all I got is pocket money from my mom. Ich habe bloß Taschengeld von meiner Mutter. But one day when I make money, I'll be given. Aber wenn ich mal verdiene, dann gebe ich auch. Yeah, you'll be given nothing. Ja, du wirst gar nichts geben. You start with little. Du fängst mit wenig an. The Lord said, if you are faithful in a little, you will be faithful with much. Und der Herr sagt, wenn du mit dem Wenigen treu bist, bist du auch mit viel treu. It's easier to have 10 Euro. Es ist einfacher, 10 Euro zu haben and give God one, und Gott einen zu geben, than it is 100,000 Euro, als 100.000 Euro and give God 10,000. Und 10.000 zu geben. It's easier to give him the one. Es ist einfacher, nur den einen zu geben. Jesus said, be faithful with the little bit. Jesus sagt, seid treu im Kleinen. Listen to this verse. Hört euch diesen Vers an. This is from Luke 19. Lukas 19. You gotta find it first. Muss es erst finden. This is Luke 19, verse 17. Lukas 19, Vers 17. Jesus is speaking. Jesus spricht. He said, "Well done, good servant." Er sagte, gut gemacht, treuer Diener. You were faithful in a very little thing. Du warst treu im Kleinsten. And now you are going to be given authority. Und jetzt wird dir die Autorität gegeben. Over 10 cities. Über 10 Städte. You were faithful in a very little thing. Du warst treu in dem kleinsten Detail. Now I'm going to put you in authority over 10 cities. Und jetzt werde ich dir die Autorität geben über 10 Städte. Because the Lord knows if you are faithful with a little, you will be faithful with much. Denn der Herr weiß, wenn du im Kleinen treu bist, bist du auch im Großen treu. So it says in Zechariah, don't despise the day of small things. Und es sagt in Zacharias, verachte nicht die kleinen Dinge. God is watching exactly what we're doing. Gott schaut ganz genau zu, was wir machen. Your life is not too small. Dein Leben ist nicht zu klein. Your income is not too small. Dein Einkommen ist auch nicht your zu klein. Your situation is not too small. Deine Situation ist auch nicht He's zu klein. He's watching you. Er schaut dir zu. He's testing us. Er testet uns. How are we going to respond to this situation? Wie werden wir auf die Situation reagieren? Are we going to be honest? Werden wir ehrlich sein? Remember when the word came. Erinnert euch, als das Wort kam, when the sower was sowing seeds, als die Samen ausgestreut wurden, it fell on four types of soil. Dann fielen die auf vier verschiedene Arten von Böden. But the good soil, aber die gute Erde, was an honest, war ehrlich, and good heart, war ein ehrliches und gutes Herz. Honest, ein ehrliches and a 15 revolution heart. Und ein 15 revolution Herz. Right? It was a good heart. Es war ein gutes Herz. It meant it was good to other people. Weil es gut zu anderen good war. To other people. Gut God zu anderen is watching. Leuten. Gott schaut zu. An honest heart. Ein ehrliches Herz. Honesty. Ehrlichkeit. How honest can I be? Wie ehrlich kann ich sein? How honest do I want to be? Wie ehrlich möchte ich sein? God is watching. Gott schaut zu. And he says in Galatians 6. Und er sagt in Galater 6. That I am not mocked. Ich bin nicht verärgert. Mocked. Ich lasse mich nicht spotten. You will reap what you sow. Du wirst ernten, was du siehst. In Galatians 6:7. In Galater 6 Vers 7. It's the law of the farm. Sorry. It's the Gesetz des das Gesetz des Bauern or something. Des Bauern, like that. Das die Bauernregel vielleicht. Yeah, die Bauernregel, right? All right. It's the law of the farm. What you put in what you sow is what you reap. Was du erntest, wirst du sehen. Proverbs chapter 9 verse 12. In Sprüche 9, Vers 12. If you're wise, you're wise for yourself. Wenn du weise bist, dann bist du weise you're not für doing dich selbst. God a favor. Dann tust du Gott keinen Gefallen. You're doing yourself a favor. Tust dir nur selbst einen Gefallen. God says, I'm not a respecter of persons. Gott sagt, ich respektiere keine Person. They're all the same to me. Die sind alle das Gleiche für mich. I'm willing to bless everybody. Ich würde jeden gerne segnen. Do something with all the benefits I give you. Und mach etwas aus all diesen Vorteilen, die ich dir gebe. Make a life. Mach ein Leben out of my blessing, aus meinem Segen and you will please me. Und du wirst mir wohlgefallen. That's God. Das ist Gott. So here we are. Hier sind wir. We have an opportunity. Wir haben eine Gelegenheit, to live this life, dieses Leben zu leben. To live it honestly, es ehrlich zu leben. Before God. Vor Gott. And God is watching. Und Gott schaut zu. And when we fail, und wenn wir versagen, which we will. Was passieren God wird. Is not watching so that we are perfectly sinless. Gott schaut nicht zu, dass wir möglichst sündlos sind. God is watching what we do with our sin. Gott schaut einfach, was wir mit unserer Sünde tun. Two guys in the temple. Zwei Männer im Tempel. You've heard this 1,000 times. Die habt ihr schon 1,000-mal gehört. One of them is thanking God that he's so amazing. Einer dankt Gott, dass er so wunderbar ist. And the other one is honest with God. Und der andere ist einfach nur ehrlich mit Gott, so sinful. Dass er so voller Sünde ist. Which one are you? Welcher von beiden bist du? Jesus was blessed by the guy who was honest. Jesus war fühlte sich gesegnet durch den einen, der ehrlich war. Even though he was saturated with sin. Obwohl er von Sünde durchtränkt war. Jesus said, "This man." Jesus sagte, dieser Mann. Will go home justified. Der wird heimgehen und gerechtfertigt sein. But not this one. Aber nicht der da. God is watching what we do with our sin. Gott schaut genau zu, was wir mit unserer Sünde maybe, tun. Maybe more than anything. Vielleicht mehr als alles andere. Because we sin every single day. Denn wir sündigen jeden Tag. Somehow attitude. Irgendwie durch die Einstellung. Something we say. Irgendwas, was wir sagen. Some way we look at somebody. Oder wie wir jemand anschauen. Something that we don't do that we should have done. Etwas, was wir nicht tun, was wir aber hätten tun sollen. We could have been kind, but we weren't. Wir hätten nett sein können, wir waren es aber nicht. We could have spent a little time with somebody, but we said, nah. Wir hätten mit jemandem Zeit verbringen können, aber wir sagten, nee. And God says, I saw that. Und Gott sagt, ich habe das gesehen. I saw that. Ich habe das gesehen. We could have been generous to somebody. Wir hätten großzügig sein können. But we weren't. Waren wir aber nicht. And God says, I remember that. Und Gott sagt, das merke ich mir. Next time you pray in your need. Das nächste Mal, wenn du betest und du was brauchst. I think I'll make you wait a little while. Dann werde ich dich auch warten lassen. God is watching everything we do. Gott sieht alles, was wir tun. That's why it's such a good practice when you see these people who are poor near the Billa. Deshalb ist es einfach so eine gute Übung, wenn man die Menschen sieht beim Billa, die arm you know, sind. Like selling these magazines nobody buys. Und dann diese Magazine verkaufen, they hardly keiner kauft, speak English, die nicht mal Englisch sprechen. Come from Eastern Europe somewhere. Irgendwas aus Osteuropa kommen. Buy them a lunch. Kauf dem noch Mittagessen. Buy him a sandwich. Kauf dem ein Sandwich. So. God is watching. So. Gott schaut so zu. Say it. Say it. Sagt es. Sow it like a seed. Ach, sow it. Okay. God Gott is watching. Seht. He watches. Er schaut zu. And he doesn't care if you know he's watching. Und es macht ihm nichts aus, wenn wir wissen, dass er zuschaut. God, are you watching? Gott, schaust du zu? I'm giving this guy a sandwich to bless, to glorify you. Ich gebe ihm jetzt ein Sandwich, um dich zu verherrlichen. 1 Corinthians 10:31. 1. Korinther 10, 31. In everything you do, glorify God. In allem, was ihr tut, gebt dem Herrn die Ehre. I saw this girl at the Billa a couple days ago. Ich habe dieses Mädchen beim Billa gesehen vor ein paar Tagen. I bought her a loaf of bread. Habe ihr einen Brotlaib gekauft. I bought her a box of tomatoes. Und eine Schachtel Tomaten. I bought her a salami. Und eine Salami. And I gave it to her. Und ich habe sie gegeben. And I said, Dumnezeu este dragoste, which means God is love. Und ich sagte zu ihr, Gott ist Liebe. And then she said, ich habe drei Kinder. Und sie sagte, I have three children. I said, you all have three kids. Everybody has three kids. Und ich sagte, ja, alle haben drei Kinder. You all have three kids. None of you have two kids. None have four. All you have three kids. I heard the story every single time. Das höre ich jedes Mal. Every time. Jedes Mal. Ich habe drei Kinder. Yeah. You two and you and you and you. Nobody has ein Kind. Ich habe ein Kind. No, everybody's got three. Alle haben immer drei Kinder. All these poor people have three kids. All die armen Leute haben immer drei Kinder. They're all telling me a story, and it didn't matter. I just thought, I said, I gave you something right now, and I gave her a big smile. Und ich dachte, ich habe dir was gegeben und ich habe ihr zugelächelt. And then she said, Dumnezeu. And I said, that's right. Und sie sagte, das stimmt. That's right. You know what? God is watching. Wisst ihr was? Gott schaut zu. He's very interested in how we live. Er ist sehr interessiert daran, wie wir leben. Don't focus on the what. Denk nicht über das was nach. Let God surprise you with the what. Sondern lasst Gott euch überraschen mit dem was. Focus on the how. Denkt über das Wie nach. Be the best you can be at, in your situation. Mach das Beste aus deiner Situation. If you're single, wenn du Single bist, be a happy single person. Dann sei glücklich als Single. Be a happy single person. Sei ein glücklicher Single. Figure out how to master the single life. Und finde heraus, wie du das Single-Dasein meistern kannst. And then write a book called How to Be Happy Though Single. Und dann schreib ein Buch, wie man als Single glücklich sein kann. Do you know why? Wisst ihr warum? Because there are already books being written. Denn es werden schon Bücher geschrieben. How to be happy though married. Wie man glücklich sein kann, obwohl man verheiratet ist. I have a book at home called How to be happy though married. Ich habe ein Buch zu Hause, das heißt, wie kann man glücklich sein, obwohl man verheiratet ist? What is your situation? Wie ist deine Situation? Figure out the how and then write a book. Finde heraus wie und dann schreib ein Buch. God is interested. Gott ist interessiert. It's your situation. Es ist deine Situation. How are you going to respond now? Wie wirst du jetzt antworten? Israel comes out of Egypt. Israel kommt aus Ägypten heraus. God just delivered them. Und Gott hat sie gerade befreit. With 10 great miracles, plagues and all kinds of stuff. Mit 10 großen Wundern und Plagen und dem ganzen Zeug. Then the Red Sea parts. Und das Rote Meer teilt sich. And they're walking through. Und die laufen da durch. And it says that the water stood up like a wall. Und es heißt, dass das Wasser wie eine Wand dort war. They could look in and see the fish. Und vielleicht meinten die, schau dir mal die Fische an. They were walking through. Die liefen da einfach durch. And they passed over into the wilderness. Und die sind drüben in die Wildnis gekommen. Then the Egyptians came. Und dann kamen die Ägypter. And they came into the Red Sea. Und die sind in das Meer hineingelaufen. And Moses waved the rod. Und Moses hat mit dem Stab gerufen. And the water closed. Und das Wasser schloss sich. And the Egyptian army was gone. Und die ägyptische Armee war verloren. Pharaoh was by himself on the other side. Und der Pharao war ganz alleine auf der anderen Seite. And Moses said, "Bye bye, Pharaoh." Und Moses sagte, "Ciao ciao." Have a nice day. Schönen Tag noch. And then God tested them. Und dann testete Gott sie. They were 14 days away from the what? Die waren erst 14 Tage weg. From the what? Aus dem what? They were 14 was? Days away from the what? Ah. Die waren 14 Tage weg von dem was. Right, exactly. Genau. They even knew what the what was. Die wussten nicht mal, was das was war. They knew what it was. Die wussten, was it es war. It was the promised land. Es war das verheißene Land. They already knew the what. Die wussten schon, was kam. They just couldn't figure out the how. Die konnten bloß das wie nicht herausfinden. And God tested them. Und Gott hat sie getestet. And they came out and then God didn't give them any water. Und die kamen raus und Gott hat ihnen kein Wasser gegeben. 3 days in the desert without water. 3 Tage in der Wüste ohne That's Wasser. Pretty severe stuff. Das ist ziemlich heftig. But God would have given them water in an hour, in a day, in a minute. Aber er hätte ihnen Wasser sofort gegeben, in einer Minute. It was only 3 days because they kept complaining. Es war nur deswegen 3 Tage, weil sie sich ständig beschwert haben. They could have got water in the first hour. Die hätten Wasser in der ersten Stunde bekommen können. If they just lifted their hands, wenn sie einfach nur ihre Hand gehoben and began hätten to worship him. Und Gott anzubeten. Hey, there's no water. Hey, wir haben kein Wasser. Let's worship God. Lasst uns Gott anbeten. We love you. Wir lieben the dich. Source of water. Die Quelle des Wassers. You delivered us from the Egyptians. Du hast uns von den Ägyptern befreit. We need water. Wir brauchen Wasser. Water, we love you. God of water. Wasser, wir lieben dich. Send us water. Send uns Wasser. We love you. Wir lieben dich. He would have sent it right down. Er hat es sofort geschickt. And that would have been the story in the Bible. Und das wäre die Geschichte in der Bibel. And they worshiped God. Und sie beteten Gott an. In the wilderness. In der Wildnis. And he sent rain. Und er sandte Regen. And it rained until they were swimming. Und es regnete, bis sie am Schwimmen waren. And they marched into the promised land. Und sie marschierten ins verheißene Land. And they conquered the land. Und sie eroberten das Land. It could have been exactly like that. Es hätte so passieren können. But they didn't do that. Aber sie taten das nicht. That's why Paul said in Colossians 3. Deshalb sagte Paulus in Colossians 3, in Kolosser 3, whatever you do, was immer ihr tut, do it with a thankful heart. Tut das mit einem dankbaren Herzen. Colossians 3:20. Kolosser 3, Vers 20. Thank God for everything. Dank Gott für alles. Because actually nothing happens to us. Denn nichts geschieht für uns. It all happens for us. Oh, nichts geschieht durch uns, nein. Nichts geschieht uns, sondern für uns. Yeah. They could have worshipped God. Sie hätten Gott anbeten können. But what did they do? They complained. Aber was taten sie? Sie beschwerten and they sich. Said, we want to go back. Und sie sagten, wir wollen zurückgehen. Where's the onions? Wo sind die Zwiebeln? Where's the melanzani? Wo ist die There's nothing melanzani? Out here. And God was upset. Und Gott war sehr wütend. They couldn't figure out the how. Die konnten nicht das Wie herausfinden. Because they were unthankful. Weil sie undankbar waren. The how was to be thankful. Das Wie war, dankbar zu sein. The how was to see what God just did. Das Wie war, was Gott gerade getan hatte. And to worship him. Und ihn anzubeten. And to be a hero in the situation. Und ein Held zu sein in dieser Situation. Every single one of us is in some kind of situation. Jeder einzelne von uns ist in irgendeiner Situation. We all face some challenge. Und wir alle haben Herausforderungen Every single vor uns. One. Jeder And einzelne. If you have no challenge, it's coming. Und wenn ihr keine Herausforderungen habt, dann kommt sie. It's coming, for sure. Sie kommt ganz God's sicher. Gonna send it. Gott wird sie schicken. Because when we stand before him, denn wenn wir vor ihm stehen, he's gonna look at our life, dann schaut er sich unser Leben and an look at the challenge, und schaut auf die Herausforderung and he wants to say, und dann möchte er sagen, well done. Gut gemacht. Bartimaeus. Bartimaeus. Blind Bartimaeus. Der blinde Bartimaeus. Former blind Bartimaeus. Der ehemalig blinde Bartimaeus. Well done. Gut gemacht. David, well done. David, gut gemacht. Samson. Samson. Not so well done. Nicht so gut gemacht. Solomon. Solomon. No. Mm. Solomon in all of his glory. Solomon in all seiner Pracht. Is not in Hebrews 11. Ist nicht in Hebräer 11. The chapter of the heroes of the faith. Das Kapitel über die Helden des Glaubens. He worshipped demons at the end of his life. Am Ende seines Lebens betete er Dämonen an. Anybody can screw their life up. Jeder kann sein Leben versauen. Focus. Konzentriert euch. Let's stay focused. Konzentriert euch. Focused. Konzentriert. Meditate on the word day and night. Denkt ständig über das Wort nach, Tag und Nacht. And everything you do will prosper, it says Psalm 1. Und alles, was ihr tut, wird euch gelingen. Psalm 1. Amen. Focus on the how. Schaut auf das Wie. God has the what in his hand. Gott hält das Was in seinen Händen. If you're sent into Egypt, wenn du nach Ägypten gesendet wirst, as a slave, als ein Sklave, don't focus on the what. Dann schau nicht auf das Was, just focus on how you do in the prison. Sondern schau drauf, wie du dich im Gefängnis verhältst. God wants to surprise us with the what. Gott möchte uns mit dem Was Amen. Überraschen. So, Father, we pray tonight. Vater, wir beten heute Abend. We thank you that our life is in your hand. Wir danken dir, dass unser Leben in deiner Hand liegt. We thank you that you care for us. Wir danken dir, dass du dich um uns kümmerst. And you lead us and guide us. Dass du uns führst. And when we're stupid, und wenn wir dumme Sachen machen, foolish, you are still faithful, dass du trotzdem treu bist and forgiving and loving, und vergibst und uns liebst, and give us many, many, many chances. Dass du uns so viele Chancen gibst. Maybe there's somebody here tonight, vielleicht ist jemand hier heute Abend, and you're new, den du kennst. You've never been maybe to a church like this. Vielleicht warst du noch nie in so einer Gemeinde wie hier. God knows you. Gott kennt dich. He loves you. Und er liebt dich. He knows where you're sitting tonight. Er weiß genau, wo du sitzt heute Abend. He knows why you came. Er weiß auch, warum du kamst. He actually brought you here. Er hat dich eigentlich hierher gebracht, because he loves you. Weil er dich lieb hat. And he wants to know you. Und er möchte dich kennenlernen. He wants to speak with you. Er möchte zu dir sprechen. He wants to fill your heart. Er möchte dein Herz erfüllen. With his love. Mit seiner Liebe. And it comes through a simple prayer. Und alles in einem einfachen Gebet. You have to invite him into your life. Du musst ihn in deinem Leben willkommen heißen. The Bible says anyone who calls upon the name of the Lord. In der Bibel steht, alle, die den Namen des Herrn anrufen, will be rescued, werden errettet werden. Will be saved. Werden errettet werden. Would you pray with me tonight? Würdest du mit mir beten heute Abend? I'd like to pray for you. Ich würde gerne für dich beten. And I'd like to pray with you. Und ich würde gerne mit dir beten. Father in heaven, we thank you tonight. Vater im Himmel, wir danken dir for this wonderful life, für dieses wunderbare Leben, that's hidden in Christ, das in Christus versteckt ist, and the purpose you have for each one of us, und den Sinn, den du für jeden von uns hast. It starts now. Fängt jetzt an and continues through all of eternity. Und geht weiter bis in alle Ewigkeit. Thank you that you've created us as your workmanship. Danke, dass du uns so wunderbar erschaffen hast. If you're here tonight and you want to pray with me, wenn du hier bist und mit mir beten möchtest, pray this prayer. Dann bete dieses Gebet. But speak it out. Lass es uns aussprechen. God in heaven. Vater im Himmel. God in heaven. Vater im Himmel. Gott im Himmel. Gott im Himmel. God in heaven. Gott im Himmel. Be my father. Sei mein Vater. Forgive me. Vergib mir. And cleanse me. Und reinige mich. Through Jesus. Durch Jesus. Speak those words, God. Sprich diese Worte, God Gott. God in heaven, forgive me. Gott im Himmel, vergib mir. Cleanse me. Reinige mich. Speak them quietly, God in heaven. Sprich den ganz leise aus, Gott im Himmel. Forgive me. Vergib mir. Through Jesus, your Son. Durch Jesus, deinen Sohn. Fill my heart. Füll mein Herz. With your love. Mit deiner Liebe. I want to know you. Ich möchte dich kennenlernen. Say those words, I want to know you. Sag diese Worte, ich möchte dich kennenlernen. In Jesus name. In Jesus Namen. And for the church. Für die Gemeinde. Holy Spirit. Heiliger Geist. Speak to our hearts. Sprich zu unserem Herzen. Show us how. Zeig uns wie. To bring glory to your name. Wir Ehre zu deinem, für deinen Namen bringen. In our situation. In unserer Situation. Keep us from being like the Israelites were in the wilderness. Hilf uns nicht so wie die Israeliten in der Wildnis zu sein. Help us to learn thankfulness. Hilf uns zu lernen, wie man dankbar ist. Help us to learn the how. Hilf uns zu lernen, wie. We pray. Das beten wir. In our situation. In unserer Situation. In Jesus name. In Jesus Namen. Amen. Amen. Amen. Thanks for listening. Danke fürs Zuhören. God bless you guys. Gott segne euch.